Good morning, my friends. Guten Morgen, meine Freunde. Isn't this a wonderful and encouraging truth? Ist das nicht eine wundervolle und ermutigende Wahrheit? The only thing we need to worry about is how God sees us. Das einzige, warum wir uns Gedanken machen müssen, ist, wie Gott mich sieht. And he sees me in Christ. Und er sieht mich in Christus. I've been blessed with every single spiritual blessing in the heavenly place in Christ Jesus. Ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Guess how God sees Reinhard. Rate, wie Gott Reinhard sieht. Blessed. Gesegnet. Hey, I have a little wonderful thought here for you. Hey, ich habe hier einen kleinen, wundervollen Gedanken für dich. And here it is. Hier ist er. In the original Greek, im Originalgriechischen, the word blessed that is used here, kommt das Wort gesegnet, das hier verwendet wird, comes from a compound word, kommt von einem zusammengesetzten Wort. And it means declare and prosper. Es bedeutet deklarieren und wohlhabend. If God has declared me prosperous, which is not just money people. Wenn Gott mich als wohlhabend deklariert hat und da geht es nicht nur um Geld, Leute. It has to do with every area of my life. Es hat mit jedem Bereich meines Lebens zu tun. Like John told us, I desire that you may prosper as your soul prospers. So wie Johannes uns sagte, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht. Wie es deiner Seele wohl geht. You know, you're not prosperous if you're a billionaire, but are so sick that you can't fulfill your purpose. Weißt du, du bist nicht wohlhabend, wenn du ein Millionär bist und deinen Zweck nicht erfüllen kannst. You're not prosperous if you're a billionaire, but your family is destroyed. Du bist nicht wohlhabend, wenn du ein Millionär bist, deine Familie jedoch zerstört ist. You're rich but not prosperous. Du bist reich, jedoch nicht wohlhabend. The Bible makes a clear difference between those. Die Bibel macht einen klaren Unterschied zwischen diesen beiden. So in Ephesians 1 verse 3, God has already declared me prosperous. In Epheser 1 Vers 3 hat mich Gott bereits als wohlhabend erklärt. In every area of my life, health, victory, success. In jedem Bereich meines Lebens, Gesundheit, Sieg, Erfolg, Beziehungen. My friend, I don't care for how many years you have lived as a failure. Mein Freund, es ist mir egal, wie viele Jahre du als Versager gelebt hast. Here is the truth that I'm going to share with all emphasis. Hier ist die Wahrheit, die ich teile und betone. If you keep focusing in the attention of what you see and what others see, you will remain a failure. Wenn du deinen Fokus und die Aufmerksamkeit darauf behältst, was du siehst und was andere sehen, wirst du ein Versager bleiben. So you have to really begin to focus on what God sees, which is he declared you prosperous. Du musst wirklich anfangen, dich darauf zu fokussieren, wie Gott dich sieht. Er erklärt dich wohlhabend. So I really want to challenge you. Ich will dich wirklich herausfordern. In fact, one time I thought about writing a book about who we are in Christ, and all the God facts. Ich dachte darüber nach, ein Buch zu schreiben, wer wir in Gott sind, über die Gottfakten. Who knows, maybe one day I will. Wer weiß, vielleicht schreibe ich es eines Tages. But listen, my dear friend. Aber höre, mein lieber Freund. You have to go and do your homework. Du musst deine Hausaufgaben machen. Go through your Bible and find out in the New Testament every God fact. Geh durch deine Bibel, finde im Neuen Testament jeden Gottfakt. In him, through him, and in Christ and through Christ. In ihm, durch ihn, in Christus und durch Christus. And written in the past tense or the present continuous tense. Und geschrieben in der Vergangenheit oder in der gegenwärtigen fortlaufenden Zeit. That's how God always sees me. Das ist so, wie Gott mich sieht. But look, there's another way you can find out how God sees you. Da gibt es eine andere Möglichkeit, wie du herausfinden kannst, wie Gott dich sieht. And I love this so much. Ich liebe diese so sehr. Do you know, my love for Jesus seems to increase every day. Weißt du, meine Liebe für Jesus scheint täglich zu wachsen. The more I get to know Jesus, the more I love him passionately. Je mehr ich Jesus kennenlerne, desto mehr liebe ich ihn leidenschaftlich. And this is one aspect that so many people have lost. Und das ist ein Aspekt, den so viele Menschen verloren haben. Why did Jesus come? Warum kam Jesus? When I ask this question, I usually get so many different answers. Wenn ich diese Frage stelle, bekomme ich so viele Antworten. And they're usually all right. Und sie sind in der Regel alle richtig. Because Jesus did not only come for one purpose. Denn Jesus ist nicht nur für einen Zweck gekommen. The Bible says he came to seek and save the lost. Die Bibel sagt, er kam, um die Verlorenen zu finden und sie zu retten. Jesus said the Son of Man did not come to be served, but to be a servant. Jesus sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. You know, Jesus came, the Bible says in 1 John 3:8, that Jesus came to destroy the works of the devil. Jesus kam, so sagt die Bibel in 1. Johannes 3:2, dass Jesus kam, die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus came to be anointed with the Holy Spirit and set the captives free. Jesus kam, um mit dem Heiligen Geist gesalbt zu werden und die Gefangenen freizusetzen. So he came for many different reasons. Er kam aus vielen verschiedenen Gründen. But there's one reason that he came for. Aber es gibt einen Grund, aus dem er kam. So many people miss. Und so viele Menschen verpassen ihn. And here is the reason. Und hier ist der Grund. He came to show us the Father. Er kam, um uns den Vater zu zeigen. You see, most Christians have a completely wrong idea about God. Siehst du, die meisten Christen haben eine völlig falsche Vorstellung über Gott. They have no idea how God truly sees him. That's why they can't focus on it. Sie haben keine Ahnung, wie Gott sie wirklich sieht. Deswegen können sie sich darauf nicht fokussieren. So once you look at Jesus and find God in Jesus, wenn du einmal Jesus anschaust und Gott in Jesus findest, you can actually begin to focus on that real you that God sees. Dann kannst du dich tatsächlich auf dein wahres Du konzentrieren, das Gott sieht. Tomorrow we're gonna finish this series. Morgen beenden wir diese Serie. It has been 1 week and a day. Es dauerte eine Woche und einen Tag.